an dieser Stelle noch herzlichen Dank an die Sünder von der Technik. Manfred, Stefan, Georg und Co. Ja, das war's an sich. Und ja, wirklich noch ein Zehr. Na gut. Jo. Was Männer der Buben? Im Moment geht die Debatte, was wollen sie noch spielen? Hä? Sollen wir noch schnellen oder langsamen? Die schnellen. Manni! Willi Wüstling! Kabel hoch! Ja, wenn ihm die Arme abfallen, seid ihr schuld.